Nerven kaputt geht, bringt man ihn auf eine entlegene Deponie. Im Altersheim brennt die Notbeleuchtungsbirne. Nach 20 Uhr ist kein Neonlicht mehr erlaubt. Dann werden Katzenkinder geraucht. In der Nacht ist der Mensch nicht gerne allein. Doch am Tag regiert in aller Regel das Warzenschwein. In der Nacht ist der Mensch nicht gerne allein. Doch am Tag regiert in aller Regel das Warzenschwein. Wenn einer unserer Mikroprozessoren kaputt geht, wird er gegen einen neuen ausgetauscht. Schaut über den Tellerrand hinaus. In der Nacht ist der Mensch nicht gerne allein. Doch am Tag regiert in aller Regel das Warzenschwein. In der Nacht ist der Mensch nicht gerne. Doch am Tag regiert in aller Regel das Warzenschwein. Am siebten Tag, im siebten Jahr, vor der siebten Sonnenwende. Im siebten Jahr, am siebten See ist alles vorbei. Am siebten Tag, vor der siebten Sonnenwende. Im siebten Jahr, am siebten See ist alles vorbei. Thank you. Oder? Das nächste Stück heißt Emma.